Aufgabe 7b. Wie war's im Urlaub? Erzähl mal, wie war's denn im Urlaub? Wo warst du nochmal? Ich war 2 Wochen in Schweden, in Göteborg am Meer. Und, ist es schön dort? Ja, sehr. Das Wetter war auch super. Und die Nächte hell, das ist echt toll. Meine Schwester und ich sind immer lange wach geblieben. Oh, cool. Und wie sind die Leute so? Ich habe ganz nette Schweden kennengelernt. Weißt du, was mir passiert ist? Die haben mich vergessen. Hä? Wer hat dich vergessen? Also, ich habe einen Ausflug nach Stockholm gemacht, mit dem Bus. Das waren 5 Stunden Fahrt und da haben wir unterwegs eine Kaffeepause gemacht. Ich sitze also so da und trinke in Ruhe meinen Kaffee. Da fährt der Bus ohne mich los. Ach du meine Güte! Und deine Schwester, hat die nichts gemerkt? Nee, die hat geschlafen. Mein Rucksack und mein Handy waren auch im Bus. Ich hatte nur ein bisschen Geld dabei. Die Kellnerin hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe ihr dann alles erzählt. Auf Schwedisch? Nein, auf Englisch natürlich. Die sprechen alle gut Englisch. Sie hat dann eine Familie gefunden, die nach Göteborg fährt. Wir haben sie gefragt und die haben mich dann einfach so mitgenommen. Das ist aber nett. Das war super nett. Ich war dann sogar 5 Minuten vor dem Bus im Hotel. Meine Schwester war vielleicht überrascht. Sie hatte nämlich die ganze Zeit geschlafen und ist erst am Hotel aufgewacht. Da hat sie mich vor dem Hotel gesehen und hat erst mal überhaupt nichts verstanden. Ach, die Arme. Nein, ich arme. Aber dem Busfahrer habe ich dann noch ordentlich meine Meinung gesagt. Zum Glück konnte er auch Englisch. Er hat sich entschuldigt und mich dann sogar zu einem Kaffee eingeladen. Das fand ich nett.